Ich möchte zunächst ein paar Anmerkungen machen zum heutigen Datum, dem 4. Juli, dem 247. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung der USA, die nicht wenig mit dem zu tun hat, worum es in der heutigen Veranstaltung gehen soll. We hold this truth to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by the Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Mit diesen Worten beginnt die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika. Den 4. Juli feiert man freilich nur äußerst spärlich in Deutschland, auch bei den Deutschen, die als zu individualistisch verschriene amerikanische Kultur zutiefst verdächtig war und ist. Daran änderten alle transatlantischen Allianzen, aller multikulturelle Karneval der Kulturen Popanz und alle vorgeblichen Amerikanisierungen wenig. Egal, mit wie vielen McDonald's-Filialen man dieses Land zupflastert, egal, wie viele Coca-Cola-Dosen die Supermarktregale überschwemmen und egal, wie viele Britney Spears-Songs aus den Radios schallen, der Pursuit of Happiness steht in Deutschland hinten an, denn zuerst kommt der allerorts beschworene Gemeinnutz, der bekanntlich vor Eigennutz geht. Die Beschwörung des Gemeinwohls zielt immer aufs Kollektiv, in Deutschland freilich aufs deutsche Volk. Doch wie das sein soll, das kann mangels real existierender Substanz niemand mit Sicherheit sagen. So notierte Nietzsche im Jahre 1886, es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Wie jede aufs Gemeinwesen zielende Frage, geht auch die Deutsche auf den Staat als real existierenden Verwalter dessen, was Deutsch ist. Denn unter der Herrschaft des Kapitals ist nicht nur jeder auf ein mit Geld gefülltes Portemonnaie in seiner Tasche, sondern auch auf einen Personalausweis in seinem Portemonnaie angewiesen. An den Staatenlosen und Flüchtigen, den Sans-Papier, wird dies mit aller Gewalt bis hin zur Vernichtung des quälbaren Leibs, Bertolt Brecht über Walter Benjamin, vorgeführt. Galten die Menschen im Kapital seit jeher nur als auswechselbare Arbeitskraftcontainer, ist ihre Überflüssigkeit mit zunehmender Machinisierung des Produktionsprozesses besiegelt. Dass real immer weniger Arbeit zur Reproduktion der Gattung verrichtet werden muss, läutet aber nicht den Kommunismus ein, obwohl es seine Möglichkeit begründet. Stattdessen klammern sich die Verängstigten, weil ihre Ersetzbarkeit in Beruf wie Privatleben erfahrenen Individuen an den Staat als Ersatzvater und ideellen Gesamtsozialarbeiter. Sie begreifen sich schon im arbeitenden Zustand als potenzielle Sozialfürsorgefälle oder, wie es Michel Houellebecq einem seiner Charaktere so treffend in den Mund legte, ich bin völlig abhängig von der Gesellschaft, die mich umgibt und bin trotzdem so gut wie unnütz für sie. Und wie eifersüchtige Geschwister hassen sie diejenigen, von denen sie sich übervorteilt fühlen. Darum rätseln die Deutschen unermüdlich, wer Deutsch sei und wissen doch immer nur eins, dass es die Juden und Zigeuner auf gar keinen Fall sein dürfen. Sie sollen verschwinden, der deutsche Staat allein der Staat des deutschen Volkes werden. Anstatt den Skandal der vollkommenen Nichtigkeit des Individuums anzuprangern und ihn mitsamt der ihn bedingenden Gesellschaft abzuschaffen, manifestierte im Nationalsozialismus sich seine vollständige Bejahung und steigerte ihn zum äußersten Extrem. Aufrüstung und Krieg suchten die ökonomische Krise zu lösen, als Produktion für die Vernichtung von nicht verwertbaren Gebrauchswerten, insbesondere auch des überflüssigen Menschenmaterials. Als vollständige Identifikation mit dem in die Krise geratenen Kapital, in dem sich im permanenten Ausnahmezustand befindenden Staat, ist der Nationalsozialismus das antikommunistische Programm par excellence. Der Kommunismus, als Assoziation freier Menschen, verlangt die Abschaffung von Staat und Kapital. Deshalb prononcierte Horkheimer am 25. Oktober 1939, es ist die Aufgabe aller Proletarier, die Hemmnisse abzuschaffen, die einer vernünftigen Ordnung der Welt entgegenstehen. Das beste Mittel dazu ist der Krieg mit Deutschland. Zitat Ende. Doch zu dieser Zeit war das deutsche Proletariat schon längst in der alle Klassengrenzen auflösenden Volksgemeinschaft aufgegangen und setzte die Vernichtung der Juden in Gang. Es waren schließlich alliierte Soldaten, allen voran die amerikanischen und sowjetischen, welche die deutsche Barbarei beendeten und das deutsche Volk in seine Schranken verwiesen. Man kann Lukács, jetzt komme ich auch zu Lukács, nicht vorwerfen, dass er in seiner 1923 veröffentlichten Schriftensammlung Geschichte und Klassenbewusstsein die Shoah nicht kommen sah. Man kann und muss allerdings Linken im Jahr 2013 vorwerfen, wenn sie von der Judenvernichtung nichts wissen wollen. Gerade in Deutschland hat das Einfühlen in die 20er Jahre Tradition. Die Geschichte des deutschen Antiimperialismus spricht Bände darüber. Abgewehrt wird die Einsicht, dass es nicht nur Schlimmeres als Krieg geben kann, sondern dass der Krieg auch die eine Möglichkeit darstellt, Schlimmeres zu beenden. Was läuft also falsch? Dass deutsche Linke sich im Jahre 2013 bemüßigt fühlen, in der Vortragsreihe den Titel »Über das Schicksal der Revolution entscheidet das Klassenbewusstsein« zu geben. Dazu möchte ich jetzt erstmal nichts sagen, wozu allerdings sehr viel gesagt werden kann und muss, ist, warum der Titel grandioser Unfug ist. Zum einen ist der Begriff des Schicksals hier vollkommen unangebracht. Revolution wäre gerade der Ausgang des Menschen aus einem quasi natürlichen Hergang, also die Überwindung des Schicksals. Der Kommunismus bestünde in der vernünftigen Einrichtung der Gesellschaft, welche Welt zur Domäne des Willens, Zitat Marx, macht. Indem sie die Revolution ans Schicksal ausliefern, also an die Übermacht des Bestehenden, verraten Kritikmaximierung auf jede Idee einer befreiten Gesellschaft. Dass über jenes Schicksal dann auch noch ausgerechnet das Klassenbewusstsein entscheiden soll, beschwört die Macht des Kollektivs, wo einzig die Emanzipation des Individuums anstünde. Die Ohnmacht des Einzelnen gegen Schicksal und Gemeinschaft wird zur Basisbanalität der Revolution verklärt, anstatt als ihr Hindernis erkannt zu werden. Da stört auch kaum noch der Fakt, dass sich das revolutionäre Klassenbewusstsein in den letzten 80er Jahren nicht mehr hat blicken lassen. Aber dass die Sache mit der Revolution nicht so leicht werden wird, das ahnt man dann doch irgendwie. Zitat, es ist fraglich, ob die tradierte und auch transformierte Idee einer revolutionären Veränderung noch gültig sein kann. Es bleibt ungeklärt, wie sich angesichts der Dialektik von steigender Vereinfachung und Komplexität bei fortschreitendem Verlust spontan subjektiver Momente mit transzendentem Charakter und immer tiefer gehender Integration des Subjekts die Utopie einer befreiten Gesellschaft überhaupt bewahren lässt, ohne in einem selbstreferenziellen Revolutionsgestus zu verfallen, wie es in der gegenwärtigen Linken weit verbreitet ist. Zitat Ende aus dem Ankündigungstext von Kritikmaximierung. Selbst in solch akademischem Geschwurbel steckt noch ein Fünkchen Wahrheit, dass nämlich die zunehmende Verdinglichung, die Verdichtung des Kapitalverhältnisses zur zweiten Natur, die Möglichkeit einer Revolution prinzipiell in Frage stellt. Noch sticht vor allem heraus, wovon geschwiegen wird, nämlich der Shoah. Stattdessen stellen sich die Kritikmaximierer, Zitat, die zentrale Frage nach der Geltung von Lukács Begriffen. Ob diese angesichts der vergangenen und andauernden Katastrophen aktualisiert werden können, soll in der Veranstaltungsreihe diskutiert werden. Zitat Ende. Es hat also Katastrophen gegeben, von denen einige auch noch andauern, welche die Aktualität der Lukács'schen Begriffe in Zweifel ziehen. Zu sprechen kommen die Veranstalter aber nur auf eine einzige dieser ominösen Katastrophen, den Ersten Weltkrieg, welcher bekanntlich schon längst vorbei war, als Geschichte und Klassenbewusstsein erschienen. Nicht ein Wort verlieren sie über die Judenvernichtung und die Transformation der Klassengesellschaft. Besser hat Joachim Brohn einmal auf den Begriff gebracht, welche Folgen Auschwitz für die Konstellation des Materialismus, Zitat Brohn, hatte. Begriff und Sache der Klassengesellschaft haben ihre eigene negative Dialektik. Im Resultat der Transformation der bürgerlichen in die kapitalisierte Gesellschaft ist Klasse total und objektiv geworden. In dem Sinne genau der vermittlungslosen Anteilnahme an und der kollektiven Arbeitsteilung in der Verwertung des Kapitals. Eine herrschende Klasse kann es so wenig noch geben wie eine proletarische. Subjektivität im irgendwie emphatischen Verstande, gar die Revolutionäre der Lohnarbeiter, ist so hoffnungslos wie der Generalstreik von Arbeitsbienen. Mehrwert, Ausbeutung, Profit. Diese Kategorien bestehen fort, aber nur als quasi naturwissenschaftlich zu konstatierende. Es ist dies das Resultat der allgemeinen Tendenz der Kapitalvergesellschaftung, die Produzenten des Reichtums als nur lebendige Arbeit und selbstbewusstes Kapital zu setzen, selbstbewusstes variables Kapital, Entschuldigung, zu setzen, die Tendenz genau, in der das Kapital seinen Begriff als die Gesellschaft selbst zu setzen strebt. Eine Strebung, die der Nazifaschismus zur Wirklichkeit hat werden lassen. Ganz wider Willen enthüllt so die marxische Kritik der politischen Ökonomie die Verwandlung der Klassen in den allgemeinen Pöbel ins willige Menschenmaterial. Man muss nur gegen alle linksdeutsche Ideologie lesen können, man muss nur einmal die Perspektive umkehren, das heißt den marxischen Klassenbegriff als die Rekonstruktion der negativen Wahrheit verstehen, die Adorno dann 1942 in seinen Reflexionen zur Klassentheorie zu Protokoll nehmen musste. Hier endet das Zitat von Brohn. Er konstatiert folglich eine klassenlose Klassengesellschaft. Das Paradoxon, dass einerseits Kapital und Arbeit als Pole des Warentausches fortbestehen, andererseits ideell und praktisch in der Massengesellschaft verschmelzen. Zum Begriff und zur Entstehung der klassenlosen Klassengesellschaft sei mir ein kleiner Exkurs erlaubt. Das Kapital macht praktisch die Nicht-Identität von Arbeit und Arbeitsbedingungen sich zunutze, indem es den naturwüchsigen, ungeschiedenen Produktionsprozess in gesellschaftliche Form setzt. Diese Form ist ein Klassenverhältnis, ein Verhältnis der Spaltung von entkleideter Subjektivität zum einen und reiner Gegenständlichkeit zum anderen. ein Verhältnis des Tausches zwischen Besitzern ihrer Arbeitskraft und Besitzern der Produktionsmittel, zwischen Arbeiter und Kapitalist. Ausbeutung, die Stelle also, an dem Wert der Arbeit, der angewendeten Arbeitskraft und Wert des neu geschaffenen Produkts auseinanderklaffen, sodass ein Mehrwert für die Kapitalisten abfällt, befeuern die end- und maßlose Metamorphose von G in W in G'. All dies ein Verhältnis, welches sich mit Hilfe staatlicher Gewalt ab dem 17. Jahrhundert durchsetzte und ausgehend von Zentraleuropa globalisierte. Doch wenn das Klassenverhältnis in der kapitalisierten Gesellschaft historisch fortdauert, so geht es gleichsam verschütt. Die Distanz von Arbeiterklasse und Kapitalklasse als getrennte Pole des Warentausches ist nur die eine Seite. Die andere, ihre unumwundene Einheit, gerade in ihrem blindwirkenden Mittun, gerade Stand ihres verdinglichten Bewusstseins. Als bloß funktionierende Exekutoren der Bewegung des automatischen Subjekts sind die Entmenschlichten so gleich wie vor den Werbetafeln, die sie anhimmeln. So holte die klassenlose Gesellschaft im Anfang des 20. Jahrhunderts die Klassengesellschaft endgültig ein. Die Deutschen freilich waren hierbei Avantgarde. Durch das Aufkommen der Monopole und Kartelle zentralisierte sich die Macht über den Produktionsprozess. Der Großteil der Kapitalisten wurde entmachtet, zu bloßen Rentiers degradiert. Die Arbeiterbewegung verabschiedete sich derweil von einem revolutionären Umsturz, wurde selbst zu einem sozialdemokratischen Verkaufskartell der wahre Arbeitskraft, Zitat Rudolf Hilferding, verschmolz schließlich mit dem politischen Apparat zur bürokratischen Massenverwaltung. In Deutschland trafen sich die Klassen und Schichten im selbstbewussten Staatsdienst. Sie gaben den Klassenkampf bereitwillig auf, um ihn als Kampf gegen die vermeintlichen Übermenschen und Untermenschen fortzuführen. Was in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs bereits antizipiert wurde, nahmen sie als inneren Auftrag an. Die Umsetzung eigener Überflüssigkeit für das Kapital in totale Opferbereitschaft für den Souverän. Das an der kapitalistischen Krise kollabierende Staatssubjekt trat in Deutschland an, um die Welt seinem Wahn gleichzumachen. So transformierte der Nationalsozialismus die bestialische Energie aller negativ Vergesellschafteten in ein Volksbegehren, welches im jüdischen Antisubjekt den Grund allen Übels erblickte und schließlich im arbeitsteilig begangenen Massenmord praktisch wurde. Die Vernichtung ist das Projekt der klassenlosen Klassengesellschaft per excellence. Die Volksgemeinschaft aber überdauerte nicht nur Denazifizierung und Re-Education, sie expandiert als postnazistische Konstellation. In dem Maße, wie Gesellschaft und Staat verschmelzen, Herrschaft also von den Subjekten internalisiert wird, verschwindet der klassische Sozialstaat. Dies jedoch nur, indem er in die Gesellschaft diffundiert und den ideellen Gesamtsozialarbeiter durch ein Heer real existierender Sozialarbeiter, religiöser Wohlfahrtsorganisationen, Familienzusammenhänge, sozialer Netzwerke und anderer Rackets und Klicken und Banden ersetzt. Der Siegeszug des Neoliberalismus war nichts als die Universalisierung des Postnazismus. Darin besteht die Affinität zu den außerstaatlichen islamistischen Wohlfahrtssekten. Wie Kinder um die Gunst des Vaters buhlen, so buhlten die Deutschen um die ihres Staates. Sie wollten gute Staatsbürger sein und das heißt in letzter Konsequenz, das eigene Leben für den Ersatzvater opfern, nur die Bereitschaft dazu zählt. Anstatt sich aber auf des Vaters Geheiß einfach in den Tod zu stürzen, wie der Sohn aus Kafkas Urteil, stürzten die Deutschen auch noch die Welt in den Krieg und trieben die Juden ins Gas. In den islamistischen Vernichtungs-NGOs wiederholt sich dieses Projekt unter postnazistischen Bedingungen. Wie die Sozialfürsorge des Staates nun von einzelnen Subjekten oder Rackets ausgeübt wird, so auch die Vernichtung. Das Selbstmordattentat ist deshalb die modernisierte Form antisemitischer Vernichtung in der, Zitat Adorno, klassenlosen Gesellschaft der Autofahrer, Kinobesucher und Volksgenossen. Muss indessen zu Recht darauf verwiesen werden, dass der bisher größte Selbstmordanschlag der Geschichte die Tat der Deutschen war, ist er doch als Möglichkeit seiner Wiederholung mit anderen Mitteln so universell wie das Kapitalverhältnis selbst. Darum muss die Reflexion auf das barbarische Telos der Herrschaft von Kapital und Staat das Zentrum jedweder Kritik bilden. Die überall wiederholbare negative Aufhebung des Kapitals in Barbarei. Trotz allem im Jahre 2013 das Klassenbewusstsein zu beschwören, zeugt von Realitätsverlust. Stattdessen wäre für einen Zustand einzustehen, in dem nicht mehr universelle Überflüssigkeit und Tötbarkeit den schlechten Zusammenhang der Gattung begründen, sondern in dem jeder, Zitat Adorno wieder, ohne Angst verschieden sein kann. Zu konstatieren ist also eine negative Dialektik der Klassengesellschaft bzw. das Paradoxon einer real existierenden klassenlosen Klassengesellschaft. Wenn man sich aber dieser Erfahrung verweigert, kommen Sätze wie die folgenden aus dem Ankündigungstext der Lukács-Vortragsreihe heraus. Zitat nochmal daraus. Es wundert kaum, dass Lukács Arbeiten auch im Zuge der anti-autoritären Revolte von 68 eine Relektüre erfuhr. Noch heute, weitere 40 Jahre später und 90 Jahre nach der Erstveröffentlichung, ist die Anziehungskraft Lukács ungebrochen. Dies belegen aktuelle Neuerscheinungen. Zitat Ende. Als Beispiel für diese Neuerscheinung wird hier der bei Saira erschienene Band zu Lukács angeführt. Nur, würde man einmal einen Blick in diesen Band werfen, so würde einem doch recht deutlich auffallen, dass es sich bei der Anziehungskraft von Lukács keinesfalls um eine ungebrochene, sondern vielmehr um eine aus guten Gründen gebrochene handelt. So viel merkt auch die Gruppe Kritikmaximierung noch, wenn sie schreibt: Daran anknüpfend soll mit drei Veranstaltungen der Versuch unternommen werden, Lukács zentrale Begriffe trotz der Diskussion um ihre Bedeutung wieder in die Debatte um eine der Gegenwart angemessene Gesellschaftskritik einzuführen. Zitat Ende. Wie man Begriffe trotz der Diskussion um ihre Bedeutung wieder in eine Debatte einführt, mag ihr Geheimnis bleiben. Warum sie dies tun wollen, ist allerdings offensichtlich. Verdrängt werden soll die gesellschaftliche Entwicklung der letzten 90 Jahre, deren Dreh- und Angelpunkt Auschwitz ist. Das Mittel der Wahl ist ein historisches Skalpell, das Begriffe aus der Zwischenkriegsperiode herausschneidet und in Debatten des Jahres 2013 transplantiert. Das klingt vielleicht spannend, ist aber äußerst fade. Im Endeffekt fühlt man sich doch nur in die 68er ein, die sich selbst auch nur in die 1920er einfühlten. Die Unsinnigkeit jener Unternehmung konzentriert sich in der Phrase von einer, Zitat, der Gegenwart angemessenen Gesellschaftskritik. Was hier unter Kritik verstanden wird, ist nicht wirklich klar. Dafür aber wird überdeutlich, was nicht gemein sein kann. Die bestimmte Negation des Bestehenden, die, Zitat Kral, geistige Antizipation der Revolution. Statt die Gesellschaft zu kritisieren, will man irgendeine alte Gesellschaftstheorie dieser anmessen. Anstatt sich also vom Objekt, dem zu Kritisierenden, leiten zu lassen, soll subjektive Anstrengungen irgendeinen willkürlichen Anspruch von außen an jenes herantragen. Doch Kritik folgt dem Vorrang des Objekts oder anders ausgedrückt, Gesellschaftskritik ist entweder Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft oder sie ist null und nichtig, subjektiver Wahn. Ich bin jetzt auch gleich fertig. Solange die massive Erfahrungsverweigerung auch in linken Kreisen nicht abnimmt, ohne die ein Machwerk wie der Einleitungstext der Gruppe Kritikmaximierung zu ihrer Lukács-Veranstaltungsreihe nicht zu erklären ist, solange man also nicht damit aufhört, sich wahlweise in die Zwischenkriegsperiode, die Studentenbewegung oder die Zeit der Wiedervereinigung einzufühlen, statt eine radikale Kritik des Postnazismus zu formulieren, solange ist es um Kritik, die ihren Namen wirklich verdiente, wahrlich schlecht bestellt. Deswegen möchte ich jetzt nun Robert Fechner das Wort übergeben und vorher, bevor Robert beginnen wird, noch anmerken, dass eine Kneipe nach diesem Vortrag hier stattfinden wird. Ihr seid alle herzlich eingeladen, uns noch das eine oder andere Bier zu trinken und weiterhin anzukündigen, dass sich die Toilette zwei Stöcke höher hier über uns befindet. Und Robert vielleicht noch ganz kurz vorstellen, bevor er dann beginnt. Also von Robert erschien ein Aufsatz zur Beziehung von Georg Lukács und Max Weber im 2012 im Saira Verlag veröffentlichten Sammelband, den ich ja schon erwähnte, Verdinglichung Marxismusgeschichte, von der Niederlage der Novemberrevolution zur kritischen Theorie. Und nun wird Robert zur Gehalt der Lukács'schen Theorie und auch zur Kritik ihrer Fans nicht zuletzt glücklicherweise referieren können. Ja, vielen Dank für die sehr lang gewordene Einleitung und vor allem natürlich für die Einladung. Auch ich werde leider, dies mag ein Produkt natürlich von vielleicht Selbstunsicherheit sein, weitestgehend einen fast ausformulierten Text vortragen. Ich werde mir aber große Mühe geben, dies gut zu vermitteln, damit man dem auch folgen kann. Rüdiger Dannemann, der ja auch eingeladen wurde von Kritikmaximierung und hier in Hamburg referiert hatte, schrieb in Bezug auf den von mir veröffentlichten Artikel, für mich voll mit Lob, in einer Rezension: Beim Versuch der Orthodoxiekritik entsteht nicht selten der Eindruck einer neuen Marx-Orthodoxie, für die dann Lukács-Weber-Rezeption nur noch als anthropologischer Rückfall erscheint und die Versuche einer aktualisierenden Reformulierung im Umkreis der neueren kritischen Theorie, er nennt hier Honneth, Stahl, Quadflieg, auch Selk, auf dem Altar der überkommenen negativen Dialektik geopfert werden. Dass ich an sich es nicht unbedingt mit Opferprozessen habe, dürfte klar sein, aber das ist schon recht bemerkenswert, wenn man sich dann anschaut, was denn diese großen, neuartigen Reformulierungen von Lukács sind, Dass er hier Quatschlieg anführt, ist etwas schleierhaft, weil er sich auf die überkommene negative Dialektik bezieht. Da weiß man nicht so recht, wieso er sich auf ihn bezieht. Aber insbesondere Honneth gilt ja als ein heutiger Vertreter. Deshalb wollen wir uns dann auch im Laufe des Referats ihm zuwenden. Daher auch zur Darstellung. Ich werde mich im ersten Teil mit der Bedeutung von Lukács beschäftigen, als auch eine Kritik an ihm formulieren. Diese Ausführungen beziehen sich weitestgehend auf den von mir veröffentlichten Text und haben den Schwerpunkt in der Auseinandersetzung auf sein Kapitel Das Phänomen der Verdinglichung, um dann in einem zweiten Schritt mir die Rekonstruktion von Axel Honneth anzuschauen und was denn bei diesen Leuten oder bei dem Herrn Professor denn die Anziehungskraft von Lukács ausmacht, um dann in einem letzten dritten Punkt auf die Historizität von Geschichte und Klassenbewusstsein einzugehen. Die Warenform bei Georg Lukács. Lukács versucht durch den Rekurs auf die Warenstruktur dem Urbild aller Gegenständlichkeitsform und aller in ihnen entsprechenden Formen der Subjektivität in der bürgerlichen Gesellschaft auf die Spur zu kommen. Er möchte also sowohl die objektive wie auch die subjektive Dimension des Kapitalverhältnisses aufzeigen, was ihn in seinem Vorhaben schon vom quasi naturwissenschaftlichen Objektivismus marxistischer Provenienz und dessen historischer Rezeption von Waren und Wertformanalyse abgrenzt. Lukács beschreibt die durch das Warenverhältnis konstituierte gespenstische Gegenständlichkeit als ein hinter dem Rücken der Beteiligten sich vollziehendes gesellschaftliches Verhältnis, die in ihrer scheinbar völlig geschlossenen und rationellen Eigengesetzlichkeit jede Spur ihres Grundwesens verdeckt. Die Gegenständlichkeitsformen haben dabei für instruktive Folgen für das ganze äußere wie innere Leben der Gesellschaft. Die stellt zugleich die Differenz zu präkapitalistischen Gesellschaften dar, in denen sich die Warenform noch nicht zu einer Sozialität erhoben hat. Erst in der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft wird die Ware zur Universalkategorie des gesamten gesellschaftlichen Seins und erst mit dieser Bedingung wird der Fetischismus der bürgerlichen Gesellschaft zu einer gesellschaftlich gültigen, also objektiven Gedankenform, wie Marx schreibt. Zugleich begreift Lukács den Fetischismus als einen immer weiter fortschreitenden, weshalb ein Durchschauen der dinglichen Hülle, wie er schreibt, immer seltener und schwerer geworden ist. Hierin folgt der Rationalisierungsthese von Weber, für den die zunehmende Rationalisierung der Welt in ein stahlhartes Gehäuse und zu einer unentrinnbaren Macht über den Menschen führte und projiziert sie auf die reelle Mystifikation des Kapitals. Die Mystifikation kann sich aber nicht selbst noch mystifizieren. Zwar brennt sich das Kapitalverhältnis immer mehr in das Leben der Einzelnen ein, aber das, was sich zu einer zweiten Natur gegenüber den Menschen verselbstständigt hat, kann sich nicht nochmals naturalisieren. Die Identifikation von Fetischismus und Rationalisierung ermöglicht ihm die Integration des Rationalisierungstheorems in die Warenanalyse und damit die Anwendung auf die kapitalistische Arbeit. Die Arbeit tritt den Menschen als eine von ihnen unabhängige und sie beherrschende Objektivität gegenüber. Und die sowohl objektiv wie auch subjektiv. Er schreibt, objektiv, indem eine Welt von fertigen Dingen und Dingbeziehungen entsteht, die den Menschen gegenüber als unbezwingbare, sich von selbst auswirkende Mächte erscheint, und subjektiv, indem die Tätigkeit des Menschen sich ihm selbst gegenüber objektiviert zur Ware wird. Arbeit versteht Lukács als eine Abstraktion der menschlichen Arbeit, die sich in den Waren vergegenständlicht. Die formale Gleichheit der Arbeiten soll demnach den Charakter der abstrakten Arbeit charakterisieren. Im Gegensatz zu dem Begriff der abstrakten Arbeit im Kapital besitzt Lukács einen am Arbeitsprozess orientierten, der vielmehr an den frühen entfremdungstheoretischen Marx erinnert. Abstrakte Arbeit gilt ihm als eine Form wirklicher Verausgabung und nicht als ein gesellschaftliches Geltungsprinzip. Streng genommen kann abstrakte Arbeit aber nicht verausgabt werden. Sie ist vielmehr Ausdruck eines gesellschaftlichen Vermittlungszusammenhangs, der sich über den Tausch reproduziert. Im Gegensatz dazu argumentiert Lukács auf der Ebene der konkreten Arbeit, die qua Arbeitsprozess abstraktifiziert wird. Abstrakt ist demnach eine bestimmte konkrete Form der verausgabten Arbeit, wie beispielsweise in der Monotonie. Die Arbeit erfährt hierbei eine ständig zunehmende Rationalisierung, so Lukács, eine immer stärkere Ausschaltung der qualitativen, menschlich-individuellen Eigenschaften des Arbeiters. Sie ist gekennzeichnet durch Reduktion von Qualitativem auf Quantitatives. Diesem Verständnis folgt auch sein Zeitbegriff. So meint er, dass die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit die Grundlage der rationellen Kalkulation darstellt, die objektiv messbar wäre. Entgegen der Marx'schen Bestimmung der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitszeit als einer sich unbewusst durch die Vermittlung des Wertsetzenden bezieht sie Lukács auf das Prinzip der auf Kalkulation, auf Kalkulierbarkeit eingestellten Rationalisierung. Der Rationalisierungsprozess impliziert für Lukács dabei unterschiedliche Auswirkungen auf den Arbeitsprozess. Die gewaltsame gesellschaftliche Teilung der Arbeit, eine hierarchische Ordnung der im Betrieb organisierten Arbeit, die Atomisierung der Einzelnen und die Nivellierung der Zeit auf das Niveau des Raums, wie er schreibt. Der Mensch als Anhängsel der Maschinerie wird in eine rein kontemplative Haltung versetzt. Die in der gesteigerten Willenlosigkeit gegenüber der konkreten Tätigkeit der Lohnarbeit ihren adäquaten Ausdruck findet. Lukács besitzt demnach einen normativen Begriff von Entfremdung. Er muss notwendigerweise einen positiven Referenzpunkt im menschlichen Wesen annehmen, von dem aus sich der Entfremdungsprozess ergeben hat. Trotz der fortschreitenden kapitalistischen Entfremdung bleibt im Kern des Individuums eine nicht angetastete menschliche Natur präsent, die gegenüber den Prozessen kapitalistischer Vergesellschaftung resistent geblieben ist, an die die Forderung nach revolutionärer Praxis anknüpft. Hierin folgt Lukács den anthropologischen Frühschriften von Marx. Nicht umsonst muss er sich an den entscheidenden Punkten auf die heilige Familie oder das Elend der Philosophie beziehen, um eine Identität zwischen Entfremdung und Fetischismus, die er in seinem 1967 erschienenen Vorwort selbst konstatiert, annehmen zu können. Entgegen der negativen Dialektik der marxischen Wertformanalyse, welches kein ursprüngliches Prinzip bzw. erstes kennt, wird von einem emphatischen Begriff des Menschen ausgegangen, wodurch dem entmenschlichenden Charakter der wahren Beziehung ein quasi in der Natur liegender, nicht zu verdinglichender Rest entgegengehalten werden kann. Hierin ist Lukács Schüler von dem gerade, also zitierten Georg Simmel, also der nicht zu verdinglichende Rest ist aus seiner Philosophie des Geldes. Im zweiten Abschnitt über das Phänomen der Verdinglichung beschäftigt sich Lukács mit den Auswirkungen der Rationalisierung auf den Gebrauchswert sowie auf verschiedene Teilsysteme der Gesellschaft. Für ihn verdeckt die rationelle Objektivierung den unmittelbaren Dingcharakter der Dinge. Im Gegensatz zu Marx, bei welchem die Unmittelbarkeit ein fetischistischer Ausdruck gesellschaftlicher Vermittlung ist, als eine Theorie vermittelter Gegenständlichkeit, attestiert Lukács, dass die Gebrauchswerte ausnahmslos als Waren erscheinen. Es geht ihm also nicht um die Bestimmung der Vermittlung von Vermittlung und Unmittelbarkeit, wie sie für die marxische Analyse steht, der widersprüchlichen Einheit von Ware und Gebrauchswert und Tauschwert, sondern um die Ausweisung einer unter der Vermittlung verschwindenden wahrhaften Qualität. Nur unter dieser Voraussetzung kann er zu der Diagnose gelangen, dass die, Zitat Lukács, ursprüngliche, eigentliche Dinghaftigkeit vernichtet wird, verschwindet. Was an dem Lukács'schen Verständnis der kapitalistischen Arbeit gezeigt wurde, gilt gleichsam für seine Analyse des Gebrauchswerts. Der gegenüber den Menschen verselbstständigte Rationalisierungsprozess führt dazu, dass sich der einzelne Gegenstand durch seinen wahren Charakter, so schreibt Lukács, in seiner Gegenständlichkeit entstellt und desto mehr steigert die Vermittelte die Beziehungen sind. Ihm zufolge ist das verdinglichte Bewusstsein durch die Abstraktion von besonderen, von der den Dingen immanenten Qualität gekennzeichnet, als eine Art Depravierung des Nicht-Identischen im Denken. In diesem Sinne kann die Lukacsche Argumentation als eine gebrauchswertfetischistische verstanden werden. Der Gebrauchswert erscheint hierin als eine transhistorische Qualität, die unter kapitalistischen Bedingungen verborgen bleibt. Es ist nicht mehr wie bei Marx ein relationaler Begriff, der sinnvoll nur in der widersprüchlichen Logik der totalen Vermittlung des Kapitals verstehbar ist, sondern verweist bei Lukács auf eine bisher unerkannte Unmittelbarkeit, die die ihr inhärente sinnliche Qualität nie verloren hat und auf ein subversives Potenzial hindeutet. Lukács schreibt über die verdinglichten Formen des Kapitals: Gerade weil in ihnen die in der unmittelbaren Warenbeziehungen verborgenen Beziehungen des Menschen zueinander und zu den wirklichen Objekten ihrer realen Bedürfnisbefriedigung zur vollen Unwahrnehmbarkeit und Unkenntlichkeit verblassen, müssen sie für das verdinglichte Bewusstsein zu den wahren Repräsentanten seines gesellschaftlichen Lebens werden. Der Warencharakter der Ware, die abstrakt quantitative Form der Kalkulierbarkeit, erscheint hier in seiner reinsten Gestalt. Das wahrhafte Wesen, die reale Bedürfnisbefriedigung, ist für das verdinglichte Bewusstsein nicht mehr einsehbar, sondern führt im Gegenteil dazu, dass im Laufe der Entwicklung des Kapitalismus die Verdinglichungsstruktur immer tiefer, schicksalhafter und konstitutiver in das Bewusstsein der Menschen hineindringt. Dies ist für Lukács auch der Grund, weshalb die bürgerlichen Versuche, sich das ideologische Phänomen der Verdinglichung bewusst zu machen, bei der von der kapitalistischen Gesellschaft selbst geschaffenen Unmittelbarkeit stehen bleiben. Da sie den hinter der unmenschlichen Hülle verdeckten menschlichen Kern nicht ausweisen können und die verdinglichten Formen verabsolutieren, müssen sie Lukács zufolge notwendig affirmativ sein. Die bürgerlichen Entfremdungskritiker können die Bedingung der Möglichkeit von Befreiung, nämlich die Verdinglichung selbst, nicht erkennen und bleiben dem Verhängnis verhaftet. Lukács versucht des Weiteren, die Wirkungen der Verdinglichung als ein gesellschaftsstrukturierendes Prinzip zu verdeutlichen. Sowohl in der modernen Staatsbürokratie im positiven Recht als auch in der Organisationsform des kapitalistischen Betriebes herrscht das Prinzip der formalen Rationalität. Hierin erkennt Lukács das total wirkende Prinzip der Verdinglichung, das alle Bereiche des Lebens kalkulierbar und voraussehbar macht. Es ist beispielsweise im modernen Recht der kontemplative Charakter des kapitalistischen Subjektsverhaltens wiederzufinden, da das Wesen der rationellen Kalkulation darauf basiert, so Lukács, dass der zwangsläufig gesetzmäßige Verlauf bestimmter Vorgänge erkannt und berechnet wird. Durch den Ausweis der universellen Verdinglichung des Denkens, das heißt unabhängig von Schicht und Klasse, liefert er implizit eine Kritik des deterministischen Basisüberbauschemas des traditionellen Marxismus, da alle Gesellschaftsmitglieder diesem Prinzip unterworfen sind. So schreibt Lukács, dass die Verdinglichung als allgemeines struktives Grundphänomen der ganzen bürgerlichen Gesellschaft zu verstehen ist und unabhängig vom Klassencharakter existiert. Lukács muss diese Einsicht gleichzeitig einschränken, um sich den Weg zu einer Revolutionstheorie nicht zu versperren. Eine erste Einschränkung nimmt Lukács schon vor, indem er meint, dass nicht sämtliche geistigen Fähigkeiten durch die maschinelle Mechanisierung unterdrückt werden. Zur Verdrängung des qualitativ Besonderen. Die von Lukács konstatierte Entzweiung von Gesetzmäßigkeit und Zufälligkeit der rationalen, planmäßigen Organisation der Arbeit und der Anarchie des Marktes, die für ihn die methodische Schranke der bürgerlichen Wissenschaft hervorbringt, kann nur durch eine Totalitätsbetrachtung erkannt werden. Die Schranke sieht er dabei in dem Nichterkennen des quasi emanzipatorischen Gehalts des Gebrauchswerts, der als konkretes Wirklichkeitssubstrat unerfassbar bleibt. Exemplarisch zeigt sich dies an dem Unverständnis der bürgerlichen Wissenschaft für die gesellschaftliche Krise. In ihr ist das qualitative Sein der Dinge, das heißt unbegriffenes, ausgeschaltetes Ding an sich als Gebrauchswert sein außerökonomisches Leben führt, plötzlich zum ausschlaggebenden Charakter geworden. Dies ließe sich nur durch eine Erkenntnis der Totalität der Gesellschaft beheben, die die Unerfassbarkeit des Gebrauchswerts durchbricht. Die Gesellschaft würde damit, wie er schreibt, mit einem Schlage als sichtbar und begreifbar erscheinen, wodurch eine radikal anders gerichtete Fragestellung durch ein Gerichtetsein auf die konkrete materielle Totalität des Erkennbaren möglich wäre. Und diese Fähigkeit besaß für Lukács schon das Proletariat, welches die Totalität als Subjekt war. Er musste also selbst wieder anthropologisch argumentieren. Darauf gründet auch seine optimistische Annahme, die stetig zunehmende Verdinglichung rufe den Widerspruch der menschlichen Natur hervor, die gegen die entmenschlichten Verhältnisse revoltieren würde. Der besondere Charakter der wahren Arbeitskraft, deren Gebrauchswert die Schaffung von Wert ist, ist ihm zufolge der Grund für das Erkenntnisprivileg der arbeitenden Klasse. Die Selbsterkenntnis der zur Ware geronnenen Arbeitskraft offenbart deren Gebrauchswert und evoziert allein durch Erkenntnis ein Aufbrechen der verdinglichten Strukturen, da die unter der erstarrten Hülle befindliche Qualität erkannt wird. Indem sich das Proletariat als das erkennt, was es ist, wird es zugleich Subjekt und Objekt seiner Geschichte. Das Erkenntnisprivileg bleibt aber paradox. Entweder liegt die Wahrheit in der Arbeiterklasse, dann kann sie nicht als wahr beurteilt werden. Oder die Wahrheit liegt außerhalb der Wahrheit. Lukács identifiziert hier die Logik der Krise mit der der Revolution. Das Äußerlichwerden von der dem Kapital immanenten Widersprüche in der Krise bringt notwendig eine revolutionäre Klasse hervor. Durch das Gerichtetsein auf die Verdrängung des Besonderen, auf den nicht verdinglichten Rest in der Gebrauchswertdimension und die besondere Erkenntnisfähigkeit des Proletariats, dass er die gewalttätigen Verhältnisse am eigenen Leibe erfahren muss, sollte die Möglichkeit von Befreiung begründet werden. Dies führte jedoch nur umso mehr in das Verhängnis hinein, da eine scheinbar unvermittelte Unmittelbarkeit in der Menschheitsgeschichte angenommen werden musste. Seitdem sich aber das Kapital zum automatischen Subjekt verselbstständigt hat, ist jeder Versuch, die vermittelten Momente, wie Stefan Breuer schreibt, unmittelbar zu setzen, in Instanzen zu verwandeln, von denen aus der negativen Vergesellschaftung der Prozess gemacht werden könnte, fortan dazu verurteilt, die Kritik nur noch tiefer in den Verblendungszusammenhang hineinzuführen. Lukács Erbe ist ambivalent. Auf der einen Seite ist er der Erste, der seinen Schwerpunkt auf die ersten Kapitel des Kapitals gelegt hat und demnach auch auf die marxische Fetischkritik. Er lieferte hiermit einen Versuch einer materialistischen Kritik des Marxismus, wie sie auch Kursch vornahm. Insbesondere in Bezug auf die Kritik des dogmatischen Basisüberbauschemas, wie auch des teleologischen Geschichtsverständnisses und des Produktivkraftfetischismus, da einen entscheidenden Beitrag zur Kritik des Marxismus aus einer materialistischen Perspektive hervorgebracht. Auf der anderen Seite fällt er hinter Marx zurück. Marx entfaltete eine noch negative Analyse der kapitalistischen Gesellschaft. Lukács hingegen entwickelt einen archimedischen Punkt in der Geschichte, der die noch nicht verwirklichte Weltrevolution doch noch möglich machen soll. Eine wesenhafte Qualität, die auch durch den Prozess der Verdinglichung nicht verloren gegangen sein soll. Hierin äußerte sich, wie verständlich auch immer, der Wunsch nach Unmittelbarkeit in einer total vermittelten Gesellschaft, der sich selbst wieder nur idealistisch und anthropologisch artikulieren konnte. So fruchtbar die Lukács'sche Kritik auch war, so klar zeigen sich an ihr die bis heute fortwährenden Probleme einer kritischen Theorie der Gesellschaft. Insbesondere, wenn man sich die Neuaneignung durch Axel Honneth anschaut, die ja, angepriesen von Herrn Dannemann, eine Reformulierung uns bieten soll für eine Aktualität der Lukács'schen Theorie. Wenn Axel Honneth, Leiter des Instituts für Sozialforschung und Hauptvertreter der sogenannten dritten Generation der kritischen Theorie, sich Lukács' Verdinglichung heute neu aneignet, dann keineswegs unter der Perspektive einer Kritik der Setzung eines ursprünglichen Prinzips, wie ich es versucht habe anzudeuten, sondern auf deren Basis. Ihm erscheint die Lukács'sche Kritik gerade deshalb anschlussfähig, weil sie immanent ein normatives Erstes postuliert. Gleichzeitig ist dieses Erstes bei Lukács, das den Maßstab der Kritik abgeben soll, ihm zufolge aber unterbestimmt, weshalb er den Begriff der Verdinglichung anerkennungstheoretisch fundieren möchte. Ansatzpunkt ist die für Honneth schon im Begriff der Verdinglichung implizit unterstellte Verfehlung gegen eine, er schreibt es wirklich, eigentliche oder richtige Form des Handelns. Unter Bezug auf Heideggers Begriff der Sorge, Deweys Zuschauermodell, Cavells Begriff der Anerkennung und der intersubjektiven Kleinkindforschung entwickelt Honneth seine Vorstellung einer ursprünglichen Anerkennung, die durch Teilnahme und existenzielle Involviertheit gekennzeichnet ist. Sie basiert auf einem präreflexiven Wissen, das gleich wie verkümmert die gesellschaftlichen Verhältnisse und Subjekte sind, jederzeit wieder zu Bewusstsein gebracht werden kann. Anerkennung als existenziell durchfärbten, befürwortenden Einstellung des Bekümmerns, so schreibt er es, ist ein primordiales, quasi transzendentales Prinzip, das jeglicher Prüfung der Realität entzogen ist und bleibt formal und inhaltlich unbestimmt. Es ist immer schon und ist durch nichts und niemand unterzukriegen. Was kann in diesem Zusammenhang dann Verdinglichung meinen? Das Denken oder die erkenntnistheoretische Deutung bei Honneth. Wenn Anerkennung allem vorgelagert ist und allen Menschen inhärent, dann kann Verdinglichung nur als Verkennung dieses Ursprungsprinzips erachtet werden. Der erscheint bei Honneth das Problem der Verdinglichung als eines des richtigen und falschen Denkens. Folgerichtig bestimmt er Verdinglichung als einen falschen Interpretationsrahmen, als eine Denkgewohnheit, eine habituell erstarrte Perspektive. Verdinglichung ist eine erkenntnistheoretisch aufzuklärende Verfehlung, die entweder die Form einer Verselbstständigung des Zwecks, man hatte ein sehr lustiges Beispiel, er führt der Tennisspieler an, die nicht mehr erkennen, dass wir es hier doch mit Menschen zu tun haben und dann der Zweck sich verselbstständigt, als Beispiel für Verdinglichung. Also entweder die Form einer Verselbstständigung des Zwecks, man denkt eben an die Tennisspieler, oder die der Leugnung annimmt, das sind die zwei Formen. Verdinglichung ist nicht mehr, wie bei Lukács, ein gesellschaftlich produzierter und reproduzierter Zwang, sondern eine, das schreibt er wirklich, Aufmerksamkeitsminderung. Sie wäre demnach durch richtiges Denken zu verhindern. Eine klassische Form von intellektuellen Ideologie, die die Wichtigkeit des eigenen Schaffens ausweist. Schon die Alltagssprache verweist auf ein anders gelagertes Problem. Wenn ich sage, dass ich mich verdingen muss, also in Wert setzen muss, mich verkaufen muss, dann wird hier nichts vergessen oder geleugnet, schließlich wird dies bewusst geäußert, sondern verweist auf einen Zwang. Lukács' Perspektive steht der Honneth'schen diametral gegenüber. Für ihn ist verdinglichtes Denken nicht der Grund der Verdinglichung, sondern deren Symptom. Verdinglichung basiert auf gesellschaftlichen Unbewussten, auf dessen Basis gedacht wird. Auch wenn Lukács den idealistischen Zug besitzt, dass die Erkenntnis der Verdinglichung durch das Proletariat ihre Abschaffung initiiert, so ist bei ihm immer klar, dass Verdinglichung keine Fehlleistung des Denkens ist, sondern gesellschaftlich hervorgebracht. Das gesellschaftliche Verkehrungsverhältnis, in der die Beziehungen der Menschen untereinander als, wie Marx schreibt, sachliche Verhältnisse der Person und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen erscheinen, fällt bei Honneth unter den Tisch. Vielmehr muss von einer an sich funktionierenden Sozialität ausgegangen werden. Er spricht vom Normalfall, die in einigen misslichen Fällen falsch denkt. Warum das vorgängige Wissen um Anerkennung immer wieder vergessen wird, bleibt unbestimmt. Schließlich müsste Honneth dann eine Regelmäßigkeit annehmen, die ihm zu totalisieren wäre. Das ist so ein Grundvorwurf, dass die Marxisten ja immer viel zu totalisierend sind. Der Normalfall wirft zugleich ein Licht auf das Honneth'sche Verständnis von Markt, Recht und Arbeit. Honneth macht Lukács zum Vorwurf, dass diese sich nur auf den Markt beschränken würde und etliche Phänomene der Verdinglichung ihm hierdurch entgehen würden. Die vermeintliche Gleichsetzung von Warentausch und Verdinglichung sei ungenügend, also meint Honneth gegenüber Lukács, da die im Tausch agierende rechtliche Persönlichkeit ihm zufolge immer präsent bleibe. Im Tausch bleibt die spezifische Eigenschaft einer Person erhalten. Von Verdinglichung ist vielmehr nur noch dann zu sprechen, wenn das Menschsein verleugnet wird. Demzufolge ist auch der Arbeitsvertrag und die Verwandlung der Arbeitskraft in eine Ware, die Arbeitnehmerverbände werden erfreut sein, völlig unproblematisch. Schließlich haben wir es seines Erachtens hierbei mit einer gelungenen Anerkennung der Interaktionspartner zu tun. Wenn die zwei Bedingungen der gegenseitigen Verwirklichung der jeweiligen Interessen von Anbietern und Nachfragenden, erste Bedingung, und die Abwesenheit bloß mechanischer, unterfordernder Arbeit gegeben ist, also die Abwesenheit von beiden, scheint die Welt bei Honneth ein Hort des Glücks. Nebenbei bemerkt, wie Terry Eagleton in seinem Essay über die Postmodernisten, die unablässig dem Marxismus ein starres Basisüberbauschema und die Reduktion von Gesellschaft auf Ökonomie unterstellen, deutlich machte, abgesehen von irgendwelchen Steinzeit-Marxisten, die in irgendwelchen uns unbekannten Höhlen sitzen, behauptet das heute keiner mehr. So wird Lukács für Honneth zu einem marxistischen Pappkameraden. Das, was Honneth Lukács unterschiebt, macht er selbst. Er reduziert Wirtschaft auf Tausch. Die wechselseitige Anerkennung der Rechtsperson als Privateigentümer im Tausch ist Quelle für ihn eines normativen Potenzials. Dass es aber gerade die formelle Gleichheit des Rechts sein könnte, die die Ungleichheit auf Basis der Gleichheit reproduziert, eine Kritik, wie sie von Marx bis Adorno formuliert wurde, gerät hier notwendig aus dem Blick, da das Äquivalenzprinzip des Tauschs isoliert betrachtet wird. Für Honneth gilt, was Marx schon am Proudhon kritisierte. Proudhon schöpft erst sein Ideal der Gerechtigkeit, der ewigen Gerechtigkeit, man könnte hier auch vorgelagerte Anerkennung einsetzen, aus den der Warenproduktion entsprechenden Rechtsverhältnissen, wodurch, nebenbei bemerkt, auch der für alle Spießbürger so tröstliche Beweis geliefert wird, dass die Form der Warenproduktion ebenso ewig ist wie die der Gerechtigkeit. Dann umgekehrt will er die wirkliche Warenproduktion und das ihr entsprechende wirkliche Recht diesem Ideal gemäß ummodeln. Wer seinen Maßstab bestimmt sehen möchte, der muss immanent einsetzen und muss das, was die kapitalistische Verwertung transzendieren könnte, verwerfen. Daher ist gegen den Normalfall nichts mehr einzuwenden, sondern nur gegen etwaige Pathologien. In einem Streitgespräch mit Christoph Türke bringt Axel Honneth zum Ausdruck, und er gilt wirklich als Vertreter einer dritten Generation der kritischen Theorie, also er bringt zum Ausdruck, Zitat, dass wir unsere ökonomische Zukunft nicht mehr als Gegenteil der Marktwirtschaft vorstellen können. Anstatt mit der Figur eines Gegenteils eines Marktes, müssen wir eher mit der Vorstellung einer Rückeinbettung des Marktes argumentieren. Wir müssen den Kapitalismus in seiner jetzigen Form des radikal entbetteten Markts, in dem eben nicht nur Güter getauscht werden, sondern auch Geld, Körper und so weiter. Also eine ganz neue Entwicklung, da wird Geld getauscht. Einbettung heißt, den Markt durch sozialstaatliche Gesetzlichkeiten so einzuschränken, dass er diese enthemmenden, deregulierten Formen erst gar nicht annimmt. Zum Beispiel Geld tauschen. Honneths Ideal ist der kooperatistische Sozialstaat, der autoritär als Regulator anzurufen ist und die Einzelnen zur Raison bringen wollen, natürlich als Form der intersubjektiven Anerkennung. Christoph Henning schreibt in Bezug auf Honneth sehr richtig, reduziert man Sozialtheorie auf Moralphilosophie und Wirtschaft auf Tausch, kann sich die einstige Kritik durchaus in Apotheose verwandeln. Selbstverdinglichung als Befähigung zur Marktförmigkeit erscheint so als Tugend, die den Bürgern und Arbeitskräften abverlangt, ja sogar aufgezwungen werden kann. Hiermit ist ein Punkt benannt, der die Beziehung von Honneths Sozialphilosophie und der gegenwärtigen Formierung des Kapitalismus offenlegt. Die Forderungen nach flachen Hierarchien, Teamplayer-Kompetenzen und der Identifikation mit dem Betrieb signalisieren die Anschlussfähigkeit der Honnetschen Theorie für das Kapital, das gelernt hat, dass eine anerkennende Praxis gegenüber den Arbeitnehmern profitfördernd ist. Dass Honneth zum Teil diese Entwicklung in seine Kritik mit einbezieht, ändert nichts an der Tatsache, dass das von ihm antizipierte Subjekt der Anerkennung dem Gegenwärtigen mehr als ähnelt. Antizipation der Interessen des Gegenübers, Offenheit gegenüber anderen, Teamfähigkeit, Lohnarbeit als Selbstverwirklichung und Identifikation mit dem Unternehmen sind heute Schlüsselkompetenzen und Ideen spätkapitalistischer Arbeitsnomaden. Jens Meisenheimer und David Schneider, die das hier holzschnittartig verhandelte, ausführlicher und besser dargestellt haben, auf deren Aufsatz in der aktuellen Saint-France also wärmstens verwiesen sei, schreiben am Ende ihres Textes treffend: Honneths Motivationshilfe zum Arrangement mit der herrschenden Trostlosigkeit, die positives Denken einfordert, pathologische Vergemeinschaftungen als Ringelpiez mit Anfasse verklärt und die gesellschaftlich notwendige Deformation des Individuums zur subjektiv heilbaren Anerkennungsvergessenheit therapeutisiert, um den Anhängseln des Kapitals sinnstiftende Durchhalteparolen mit auf den Weg zu geben, erzeugt spätestens in Zeiten handfester Krisen den kompensatorischen Hass gegen diejenigen, die sich der Beschränkung der eigenen egozentrischen Begierde zugunsten des falschen Ganzen vermeintlich oder tatsächlich verweigern. Ideologie und Moral. Bemerkenswerterweise ist der gegen ihn konstatierte kompensatorische Hass, Ideologie, gerade der Anlass der Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Verdinglichung für Honneth gewesen. So schreibt er, dass es gerade die Schwierigkeit einer Deutung des industriellen Massenmords sei, die ihn dazu geführt habe. Was Honneth aber zur Erklärung von Ideologie anbietet und nicht nur des Massenmords, ist mehr als dürftig und ein Zeugnis seiner ahistorischen Verfahrensweise. Wie eingangs schon dargestellt, versteht Honneth Verdinglichung, die bei ihm nur eine Denkform ist, entweder die Instrumentalisierung von anderen, hier erlischt das Bewusstsein der vorgängigen Anerkennung, oder als Weltanschauung, bei der die vorgängige Anerkennung verleugnet wird. Also Lüge oder Instrumentalisierung. Instrumentalisierung ist, soweit man nur einen auf Denken beschränkten Begriff von Verdinglichung hat, eine äußerst dürftige Bestimmung. Ein Chirurg soll mir gegenüber bitte ein instrumentelles Verhältnis haben und kein persönliches. Und wenn Nazis bekämpft werden, dann hat man keinen persönlichen Draht zu ihnen. Die Bestimmung der Leugnung ist nicht mehr als eine moralphilosophisch aufgepeppte Manipulationstheorie. Dies wäre dann nur Aufgabe von Aufklärungsarbeit. Warum aber gelogen wird, erfährt niemand. Vielmehr ist das Verhältnis von Herrschaft und Ideologie bei ihm vollständig auf den Kopf gestellt. Er schreibt: Die Kraft der Verleugnung geht von den Gehalten einer spezifischen Ideologie aus und wird nicht durch das Ausüben einer bestimmten Praxis erst erzeugt. Es ist zumeist umgekehrt. Wo Herrschaft erodiert, in die Krise gerät, ist Ideologie auf dem Vormarsch. Gobineau reagiert auf ein vermeintlich dekadentes Frankreich. Whiteman's Burden entsteht vor dem Hintergrund des spanisch-amerikanischen Krieges und Sarrazin naturalisiert eine schon vorhandene Depravierung. Dass es so manichäisch nicht zugeht, sondern Ideologie ein vielschichtiges soziales Verhältnis ist, das nicht einfach durch kritische Bekundungen oder politische Maßnahmen zu beheben ist, soll hier aber nicht weiterentwickelt werden. Warum sich Ideologie trotz vorgelagerter Anerkennung so zäh hält, muss im Dunkeln bleiben, wenn sich Sozialphilosophie auf ursprüngliches Menscheln bezieht. Die Verstetigung von Ideologie sieht er dann in dem Zusammenwirken von Lüge und Instrumentalisierung, wodurch, wie er schreibt, verdinglichende Typisierungen, er führt hier den Antisemitismus an, die personalen Eigenschaften nachträglich wieder abgesprochen werden. Nur hat der Antisemitismus, wie wie er bei dem von ihm aufgeführten Sartre hätte erfahren können, nichts mit dem realen Juden zu tun und ebenso wenig wie der antischwarze Rassismus durch Erfahrungen mit Schwarzen aufhebbar ist. An dem Punkt muss ich auf eine vollständig irre Vorstellung von ihm zur anerkannten Sozialarbeit kurz eingehen, weil es wirklich ziemlich genau dafür steht, wie er es sich so vorstellt, wie man mit irgendwelchen Zonennazis doch umgehen soll. So meint er in Bezug auf die akzeptierende Sozialarbeit und zur Aufklärung der ostdeutschen Neonazis: Meine Vorstellung ist eher die Etablierung von Praktiken, in denen die Jugendlichen lernen, dass ihre Wahrnehmungen und ihre Verhaltensmuster falsch sind. Wie sie dies lernen können, ob in der Erfahrung des Umgangs mit Jugendlichen anderer Hautfarbe oder durch hinreichende Vermittlung von Erfahrung zweiter Hand, ist mir selbst nicht ganz klar. Ich denke, dass Pädagogen Orte für organisierte Praktiken schaffen müssen, in denen die Jugendlichen gezwungen sind, mit Jugendlichen anderer Hautfarbe, also mit denjenigen, die eigentlich ihre Feinde sind, auf eine sehr elementare Art und Weise zu kooperieren. Diese am Anfang sehr schwierige, vielleicht auch von gewaltsamen Reaktionen durchzogene Praxis kann die Beteiligten zu einer Art von Konversion ihrer Verhaltensweisen bewegen. Nicht nur, dass ich jetzt noch den Neonazis ihre Opfer zuführe, sondern dann noch die vollständige Absurdität, anstatt die Nazis als das anzuerkennen, was sie sind, scheiß Nazis, muss ihnen wieder einer Praxis eine ihnen immer schon innewohnende Ursprungsanerkennung zugesprochen werden. Aber zurück zu der Frage, wie sieht es denn mit der Verstetigung von Ideologie aus? Wieso sie sich denn so zäh hält? Warum es eine bestimmte Personengruppe trifft, die entmenschlicht wird, also beispielsweise Juden und nicht Menschen unter 1,70 Meter, was ja ziemlich gut erfassbar wäre, kann nicht erfasst werden. Hier wäre eine sozialhistorische Herrschaftsanalyse vonnöten, die keinen transzendentalen Rettungsschirm über die Geschichte hält. Es ist daher nur konsequent, wenn Honneth den Nationalsozialismus als das, er schreibt es, nicht zu integrierende Andere des Normalfalls abspalten muss. Die Leugnung der Dialektik der Aufklärung verkommt zu frischfröhlichem Denken, in dem Auschwitz als Betriebsunfall erscheint und Ideologien vom Himmel in die Köpfe fallen. Der Zeitkern oder die Historizität von Geschichte und Klassenbewusstsein. Es hat eine gewisse Ironie, dass das auf dem Umschlag von Axel Honneths Buch befindliche Zitat von Adorno Horkheimer: Alle Verdinglichung ist ein Vergessen, eine Aufzeichnung aus der Dialektik der Aufklärung entnommen ist, die den Titel Entschuldigt bitte, der Preis des Fortschritts, das macht es mir einfacher. In diesem Sinne wäre Honneths Theorie verdinglichte, da sie Auschwitz in der Fortschrittserzählung außen vor lassen muss, abspalten muss. Hiermit ist ein grundsätzliches Problem benannt. Kann es eine positive Geschichtsphilosophie nach Auschwitz geben? Und weitergehend, kann Geschichte und Klassenbewusstsein zeitlos auf den Kapitalismus im Allgemeinen angewendet werden? Meine Antwort dürfte aus dem bisher Gesagten klar sein. Die Unmöglichkeit einer Revolutionstheorie ist sowohl immanent als auch historisch. Immanent, wie hoffentlich im Teil über Lukács deutlich wurde, war die Setzung eines ersten Scheines, Teil eines gesellschaftlich Vermittelten. Historisch, da der Nationalsozialismus dem Kritiker ein Denken oktroyiert, das zuvorderst an der Verhinderung einer Wiederholung auszurichten ist, also eingreifende Ideologiekritik. Lukács Verdinglichungskritik, ebenso wie die der kritischen Theorie der Frankfurter, entsteht vor dem Hintergrund des Scheiterns der Novemberrevolution und mit dem Ziel einer Wiederbelebung revolutionärer Bestrebungen. Dass die Arbeiterklasse aber nicht nur die Revolution nicht ins Werk setzen konnte, sondern auch die Endlösung der Judenfrage nicht verhindern konnte, ändert notwendig die Vorzeichen der Kritik. Wie Adorno in der negativen Dialektik schreibt: Gegenüber der Möglichkeit der totalen Katastrophe ist Verdinglichung ein Epiphänomen. Der Versuch, via Verdinglichungskritik einen archimedischen Punkt in der Geschichte zu konstruieren, ist mit der Selbstzerstörung der Aufklärung praktisch gescheitert. Gesellschaftskritik hätte am Begriff der Verdinglichung zu zeigen, dass in ihm selbst die Möglichkeit der falschen Aufhebung der Klassengesellschaft angelegt ist. Dass der Kategorie der Verdinglichung, die inspiriert war vom Wunschbild ungebrochener subjektiver Unmittelbarkeit, nicht jener Schlüsselcharakter gebührt, den apologetisches Denken, froh materialistisches zu absorbieren, übereifrig zuerkennt, Zitat Ende, ist am Umschlag in Barbarei leidvoll demonstriert worden. Der Wunsch nach Unmittelbarkeit, Einebnung von Differenz, hat im Urbild eines nicht verdänglichten Rechts seinen Referenzpunkt. Jedwedes organisches Denken ist auf einen solchen verwiesen. So hat es Verräterisches, wenn eine Veranstaltungsreihe über 90 Jahre Geschichte und Klassenbewusstsein, die sich selbst den Anspruch auferlegt, eine der Gegenwart angemessene Gesellschaftskritik in die Debatte einzuführen, aber kein Wort über die Verdinglichung, über die Vergänglichkeit der Kritik verliert. Es könnte auch Verdinglichung hier stehen. Ein ähnlich statisch-hermetisches Verständnis von Geschichte wie bei Lukács scheint am Werke, bei dem aller Empirie zum Trotz die richtige Methode über die Wahrheit entscheidet. Gemessen am Anspruch, also einer der Gegenwart angemessenen Gesellschaftskritik, hätte die Reihe eher 10 Jahre Geschichte und Klassenbewusstsein heißen können. Vielleicht zur Klarheit. Nichts gegen ideengeschichtliches Interesse und philologische Abhandlung. Kann man machen. Aber wenn über ein so herausragendes Werk wie Geschichte und Klassenbewusstsein diskutiert wird, dann sollte allein dem Autor zuliebe nicht nur Klassenbewusstsein, sondern auch Geschichte vorkommen. Nichts spricht beispielsweise gegen ein Referat über postfordistische Arbeitsverhältnisse, aber wenn eine Theorie diskutiert werden soll, die den Anspruch hat, die Gesellschaft total zu begreifen, dann wäre die historische Evidenz einer solchen Theorie zu überprüfen. Zudem wäre mindestens die Frage zu stellen, ob es einen Zusammenhang zwischen Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein und der Ausblendung des Antisemitismus in der Zerstörung der Vernunft gibt, wie seinen in ihr formulierten Kampf gegen Kosmopolitismus und Vaterlandsverrat. Wer heute das Klassenbewusstsein reaktivieren möchte, respektive das Bewusstsein von wie auch immer Unterdrückten, steht vor dem offensichtlichen Problem, keine Klasse zu finden. Die Suchenden sehen sich, wie Adorno in Bezug auf die Soziologen schrieb, stetig der grimmigen Scherzfrage gegenüber, wo ist das Proletariat? Der Ausweis einer klassenförmigen Vergesellschaftung dient den Suchenden schon als Aufbruch des Scheins, als ob wir nur das richtige Bewusstsein bräuchten. Er dient einer scheiternden Entlarvungstechnik, die den Schein als keinen ebenso realen begreift. Ihr gegenüber wäre zu konstatieren, dass das subjektive Klassenbewusstsein den von den Charaktermasken getragenen Schein der Mobilität zwischen den Klassenschranken entscheidend ist. Geeint sind die Menschen heute in der Egalität des Bedrohtseins. Eine Ahnung davon haben die nach den revolutionären Subjekten Suchenden aber doch. Der Gestus des Radikalen überdeckt, dass die Antizipation eines ganz anderen ausgetrieben werden soll. Ob es die bedeutungsschwanger auftretenden Vertreter der postautonomen Politiken sind, die uns die Unendlichkeit der Kämpfe erklären und das kleinbürgerliche Ressentiment der Unmöglichkeit von Freiheit bestätigen, hochtrabende Identitätskritik, die die Unaufhebbarkeit von Repräsentationspolitik postuliert, oder eine Anerkennungstheorie, die allem schon vorgelagert ist und in der Konsequenz keinen Ausweis in der Realität benötigt. Alle sind Ausdruck von Schwäche, gleich den sozialen Bewegungen, die schneller untergehen, als sie entstanden sind, die nicht reflektiert wird und sich in Affirmation verkehrt. Anstatt zu suchen, wäre zuvor das zu beschreiben und zu deuten, warum es so trostlos um die Befreiung der Menschheit von ihren selbstproduzierten Zwängen bestellt ist. Vielleicht wäre gerade die Schwäche ein Anknüpfungspunkt für eine zeitgemäße Kritik, wie ein leider bisher unveröffentlichtes Thesenpapier zum Materialismus der Hamburger Studienbibliothek vorsichtig nahelegt. Möglich, dass, wie selbst, die furchtbarste Rachsucht einmal vom Zahn der Zeit zernagt wird und der erbitterste Streit manchmal durch Erschöpfung enden kann und damit die Aussicht auch von Versöhnung eröffnet, auch der Kapitalismus irgendwann einfach nicht mehr können wird. Vielen Dank für das geduldige Zuhören.